Gelassen habe, aber das ist ja typisch. Nein, das muss ein Duett sein. Mann und Frau, ich könnte das vor jeden Fall setzen.